Hallo und willkommen zum nächsten Podcast. Heute ist der 25.05.2016. Heute wieder mit mir dabei der Fabian. Dabend. Und der Michael. Hallo. So, und wir haben uns ein paar wirklich tolle Themen ausgesucht und haben gesagt, wir fangen einfach mal an mit dem Rechtsruck in der Welt, in Europa. Da haben wir uns natürlich auch vorher ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was man da so erzählen kann. Gerade der Fabian, unser Politikwissenschaftler oder angehender oder fertiger. Ja, wir haben jetzt festgestellt, dass in Österreich gab es Präsidentschaftswahlen, wo die rechtskonservativen Rechten, einige nennen sie auch Nazis, fast gewonnen hätten und fast den Präsidenten gestellt hätten. Das hat jetzt nicht ganz geklappt. Ich glaube, mit 50,3% oder so waren das, wenn ich mich jetzt recht entsinne, hat dann der von der Bellen, ein ehemaliger Grüner, jetzt unabhängiger Kandidat, das Rennen gemacht und wohl Präsident. Wenn wir über den Teich schauen, gibt es jetzt die ersten Hochrechnungen, die sagen, dass Donald Trump gegen Clinton gewinnen würde. Und was wir schon länger haben, ist jetzt in Polen, die auch sehr sehr rechtslastig gerückt sind, dass das Verfassungsgericht eingeschränkt haben. Und das ist natürlich nicht so schön. So, jetzt höre ich gerade, dass ich abgehakt bin. Ich hoffe, das ist nicht in der Aufnahme, weil es dann bei mir lokal ist, sondern nur bei euch. Wenn es doch scheiße ist, dann sorry dafür. Um aufs Thema zurückzukommen, in Frankreich haben wir es ja mit der Front National. In Britannien ist jetzt dieser Brexit-Abstimmung, wo der Cameron vorher für geworben hat. Und nachdem er jetzt wieder ein paar Leckerli von der EU bekommen hat, hat er ja jetzt gesagt, oh nein, wir müssen doch da bleiben, weil rausgehen ist keine Option. Also, was haltet ihr und was denkt ihr vom Rechtsruck in der Welt? Wird es so weitergehen? Wird sich der Wind nochmal wandeln? Wie wird es passieren? Fabian. Interessantes Thema. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich zu viel, um es komplett hier im Podcast zu klären. Wir hatten das am letzten Stammtisch in Fürth auch besprochen gehabt. Da hatten wir ein paar Gäste auch da, hatten auch mal das Thema kurz angeschnitten. Ich sehe das auch mit einer großen Angst auch irgendwo. Ich bin ja doch auch noch sehr jung. Wenn ich mir überlege, die nächsten 50, 60 Jahre, die ich noch hoffentlich vor mir habe, was sich da jetzt schon zusammenbraut, das sind ganz schön düstere Wolken. Ich denke, gerade das bürgerliche Lager wird sich hier viel stärker positionieren müssen. Man darf dem rechten Rand auf keinen Fall in irgendwelchen Situationen nachgeben. Man muss hier ganz klare Kante zeigen, egal in welchen Situationen, ob jetzt Flüchtlinge oder Islam oder Brexit. Man muss sich zu seinen Werten bekennen, mehr denn je, weil Schweigen auch immer mehr zu einer Art Zustimmung wird. Und das darf es auf keinen Fall werden, so wie in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Michael, du bist ja nun der Älteste von uns. was sagt denn die vorige Generation? Puh, schwieriges Thema. Also mich würde vom Fabian eigentlich noch einmal eigentlich interessieren, oder wie machen wir eigentlich diesen Rechtsruck jetzt fest? Also gut, rechte Parteien werden jetzt mehr gewählt, die wohl mehr auf Nationalität und auf Ausgrenzung und sowas appellieren, also Ausdruck wie die AfD. Aber wie passt jetzt da zum Beispiel England mit dem Brexit rein? Weil das ist ja eigentlich, ist es jetzt noch legitimer Nationalismus oder ist es quasi übertrieben? Würde ich jetzt so gar nicht unterscheiden. Ich würde es gar nicht zu sehr differenzieren in extrem oder legitim oder illegitim. Ich finde, der Brexit oder auch der Wahlkampf von Donald Trump, du magst es vielleicht legitim sehen, weil es jetzt vielleicht nicht allzu rassistisch ist oder nicht gegen Ethnien verstößt oder keine Ressentiments schürt, aber es ist ein rechtskonservativer Ruck oder eine rechtskonservative Position, die im Gegensatz zu den letzten Jahren politisch nicht versucht, den Status quo zu erhalten, sondern versucht, den Status quo zurückzudrehen. Also es sind insgesamt reaktionäre Bewegungen, ob das jetzt Populisten sind, ob das jetzt Rechtsradikale sind, wie in Polen oder Ungarn, oder ob das nur Rechtskonservative sind, wie UKIP in England, aber es sind insgesamt einfach reaktionäre Bewegungen, die versuchen, das, was wir erreicht haben, umzudrehen, weil die Menschen irgendwie das Gefühl haben, dass das, was wir erreicht haben, vor allem die Globalisierung und die EU, vielleicht nicht das gebracht haben, was sich die Menschen erhofft haben. Vielleicht sogar manches schlimmer gemacht haben für die Leute. Und deswegen eben wollen wir es lieber abschaffen, wollen wir wieder einen Schritt zurück machen. Ja, aber wo grenzt denn da quasi einen Rechtsruck, beziehungsweise einen rechtskonservativen Ruck? Also ich spiele jetzt mal ein wenig den Bösen. Wo grenzt denn den quasi von dem offenen Nationalismus beziehungsweise Rassismus ab? Naja, da, wo er klar formuliert wird. Also da, wo öffentlichkeitswirksam gegen Muslime gehetzt wird, wo öffentlichkeitswirksam gegen Flüchtlinge gehetzt wird, da kann man natürlich schon von einem rechtsradikalen Ruck oder von einem illegitimen Nationalismus sprechen, weil wenn es gegen Minderheiten geht, wenn es gegen das Grundgesetz verstößt, wenn es darum geht, auf Flüchtlinge schießen zu lassen, oder jetzt Petri hat, wie sie jetzt gestern die Gespräche mit dem Zentralrat der Muslime abgebrochen haben, hat die Petri irgendwie hinterher in einem Statement irgendwie gesagt, dass diese Gespräche ja ganz schön seien von den Muslimen, in der Öffentlichkeit geben sie sich ganz nett, aber in Wahrheit wollen sie den Staat sabotieren und so. Also im Endeffekt, sie hat den Muslimen unterstellt, dass sie ein falsches Spiel machen. Und solche Sachen, also das lässt sich erkennen an der ganz klaren Offenheit, wie stark es nach außen vertreten wird. Oder wenn Donald Trump gegen die Mexikaner pöbelt und spricht, dass alle Mexikaner nur Kriminelle und Drogensüchtige sind. Jetzt haben wir da hier erstmal so einen Grundstatus quo, wo wir alle sagen, ist doof. Auch wenn ich nicht möchte, dass ich das jetzt so lange in die Länge ziehe, weil du hast schon ganz recht, man kann da wirklich Stunden, Tage lang diskutieren und überlegen, aber die Frage, die mich da umtreibt, ist jetzt, wie kann man gegen diesen wachsenden Nationalismus ankommen? Du hast jetzt bloß was gesagt, was ich mal generell in Frage stellen möchte. Du hast gesagt, das ist ein Problem, was wir jetzt so sehen und was Negatives an sich, und jetzt sagst du auch, was können wir dagegen tun? Ich habe mir neulich die Gedanken gemacht, auch gerade nach unserem letzten Stammtisch in Fürth, und ich habe mich gefragt, gibt es nicht vielleicht innerhalb oder anhand dieser Rechtsbewegung auch etwas Positives? Also ist das vielleicht nicht auch irgendwo etwas Gutes, was da passiert? Und so blöd es klingt, aber ich finde schon, dass diese rechten Bewegungen demokratiefördernd sind, weil die Menschen sich momentan wieder mehr damit beschäftigen, mehr damit auseinandersetzen, die Medien berichten wieder politischer, es treten Skandale, finde ich, im Verhältnis weniger auf, die Nachrichten sind wieder mehr gefüllt von aktuellen Positionen, Sitzungen, Aussagen etc. Und man muss sich wieder mehr damit konfrontieren, also diese rechte Bewegung treibt, finde ich, den demokratischen Flügel wieder ein bisschen aus der Versenkung raus und zwingt ihn eigentlich zu handeln. Insofern würde ich gar nicht mal so sagen, was müssen wir dagegen tun, sondern wir müssen als Demokraten das als Gewinn sehen, dass wir uns hier demokratisch einer Opposition oder einer anderen Seite entgegenstellen müssen und ganz normal politisch dagegen arbeiten müssen. Ja, aber wo grenzt du jetzt eigentlich jetzt quasi so ein Nationalismus ab? Also ist quasi eine Partei, die sich für Franken einsetzt, ist es ein Regionalismus, den man beschmunzeln kann, aber oder eine Bayern-Partei, die sich quasi mehr für Bayern einsetzt, aber wo ist da die Grenze zum rechten Rand? Ja, das habe ich versucht ja schon zu erklären. Also ich sag mal, Man kann ja prinzipiell zwischen drei politischen Bewegungen oder Momenti unterscheiden, zwischen progressiv, konservativ und reaktionär. Und um's kurz zu erklären, progressiv bedeutet, man möchte in die Zukunft gehen, man möchte etwas verändern, man möchte neue Wege beschreiten, konservativ ist, man möchte alles so lassen, wie es ist, und reaktionär, man möchte alles wieder zurückdrehen, weil es einem momentan nicht gefällt und man glaubt, früher war es besser. Und ich sehe ein Nationalismus, ist prinzipiell konservativ. Ein Nationalismus, wenn du so möchtest, ein legitimer, ein gesunder Nationalismus, ein Patriotismus, wenn man mal so nennen möchte, ist an sich eigentlich strikt konservativ, wertkonservativ. So wie es unsere Väter gemacht haben, so wollen wir es auch machen. So wie es unsere Vorfahren gemacht haben, wollen wir es auch machen. Das ist also eigentlich streng konservativ. Und da sehe ich eigentlich klassisch nach wie vor eigentlich die CSU. Sehr traditionsbewusst, kulturell, konservativ, unsere Traditionen, unsere Sprache, unser Glaube etc. Der Schritt nach rechts außen, in Rechtsradikalismus, in den, wie du meinst, illegitimen Nationalismus, sehe ich halt dann, wenn sich dieser nationale Patriotismus, diese Vaterlandsliebe, dieses Traditionelle, dieses Heimatbewusste, sich paart mit Rassismus, mit Antisemitismus, mit einer generellen Ausländerfeindlichkeit, mit Ressentiments, wenn also der Wert auf dem eigenen Volk oder auf der eigenen Herkunft oder auf der eigenen Tradition nicht mehr daraus begründet ist, sondern sich zusehends konfrontiert sieht mit anderen und versucht, die anderen abzuwerten. Also das sehe ich eigentlich als den großen Unterschied. Also ist die Frage, ich bin stolz, Franke zu sein, habe aber gerne ausländische Freunde und zeige denen, wie schön mein Land ist und gehe auch gerne in die anderen Länder zum Urlaub machen. Bin einfach nur stolz oder froh drüber, dass ich in Franken bin? Oder bin ich jemand, der sagt, keine Ahnung, die anderen Länder sind alle total hässlich und widerlich und scheiße und das sind alles Verbrecher und so weiter und wenn die hier reinkommen, dann wird es ganz schlimm werden, weil dann geht meine Heimat kaputt. Also da sehe ich den Unterschied eigentlich. Ja, schön erklärt. Aber generell lässt sich das alles nicht so klar definieren. Es ist auch das, was am Ende gesagt wird und was am Ende rauskommt, was getan wird, das sind ja auch auf zwei Paar Schuhe. Das ist ja das Gefährliche gerade bei der AfD oder an sich bei den ganzen Rechtspopulisten, dass die am Ende jetzt viel sagen und am Ende, was aber rauskommt, ist am Ende viel, viel schlimmer. Das weiß man halt erst hinterher. Okay, also wenn das Ganze eigentlich unsere Demokratie fördert, ist aber nicht gerade, wenn wir es jetzt in Polen sehen, die Gefahr, dass es das Ganze konterkariert, also dass es die Demokratie eigentlich dann abbaut. Ja, das ist eben, was ich am Anfang angesprochen hatte, das ist das Problem des Bürgertums. Wenn man sich da die Entwicklung oder die Entstehung des Dritten Reichs anschaut, dann sieht man hier ganz klar eine gewisse Abfolge oder eine gewisse Situation. Und zwar blieb damals das gebildete Bürgertum, die Konservativen, auch gerade die Christdemokraten, die Nationalisten, die Gemäßigten, die DNVP, die Monarchisten damals noch aus der Weimarer Republik, die blieben alle sehr still. Die haben alle den Aufstieg der Nazis angeguckt, haben den nicht wirklich gut gefunden, haben ihn aber vielleicht auch nicht wirklich schlecht gefunden, haben abgewartet, haben zugeschaut. Und dieses Nichtsagen, dieses Nichtstun, das hat im Endeffekt eigentlich dann die NSDAP erst so mächtig werden lassen. Es wird oft gesagt, der Knackpunkt der Weimarer Republik war das Vielparteiensystem, dass es so viele Parteien gab. Deswegen gibt es ja auch heute diese 5%-Hürde, weil man sagt, man möchte nicht so viele Parteien haben wie in Weimar, weil das zum Untergang geführt hat. Muss ich ganz klar widersprechen. Denn es gab in der Weimarer Republik genug demokratische Parteien, die NSDAP verhindern hätten können. Aber sie haben es nicht getan, weil sie alle eigennützig gehandelt haben. Weil sie sich nicht zu einer großen Koalition zusammenschließen wollten, zu einer demokratischen. Das heißt also, hier haben gewisse Fraktionen, darunter vor allem das Zentrum, mit der NSDAP auch paktiert. Oder haben sie toleriert, akzeptiert, wie auch immer, geduldet. Und das ist genau das, wo wir eben heute aufpassen müssen. Wir müssen aufpassen, dass das bürgerliche Lager, das noch besteht, dass die Konservativen, gerade in der CDU, sich nicht dazu verleiten lassen, zuzuschauen und nur abzuwarten oder hinzugucken oder am Ende noch mitzumachen. Weil dann wird es eben gefährlich für die Demokratie. Dann wird es wirklich gefährlich. Wir müssen schauen, dass diese Gesellschaftsschicht, die gebildet ist, die vom Einkommen her mittelständisch ist, Mittelschicht ist, dass diese Bevölkerungsschicht stärker politisiert wird und aktiver auch politisch wird und sich eben auch demokratisch positioniert und sagt, nein, wir wollen eben keinen Rückgang wieder zu Nationalstaaten und wir wollen keine Begrenzung der Asylanten und wir wollen, keine Abschaffung von Hartz IV und der Sozialgesetze, sondern wir wollen das behalten, wir wollen das demokratisch erhalten. werden dann Mittel von den Gemäßigten, also auf der Straße protestieren oder die anderen ignorieren oder konfrontieren mit ihren eigenen Thesen? Oder wie stellst du das vor? Was hätten die im Weimarer Republik mit der NSDAP machen sollen? Ja, damals vor allem zusammenarbeiten. Also wenn man es damals konkret macht, dann hätte damals die gesamte demokratische Fraktion, wenn man so sagen möchte, hätte an einem Strang ziehen müssen. Gerade bei Gesetzen etc., Beschlüssen. Man hätte eine große Koalition aus allen demokratischen Parteien machen müssen. Das hatte man nicht gemacht. Aber um es auf heute zu sagen, die Frage, was kann man machen? Das Erste ist, glaube ich, wählen gehen. Wir sehen in allen Demokratien weltweit, dass die Wahlbeteiligung massiv abnimmt. Und wenn ich mir aber jetzt anschaue, die Vorwahlen in den USA und auch jetzt die Präsidentenwahl in Österreich, dann sind das Entwicklungen, die leicht Hoffnung wecken. Denn da hat jetzt die Wahlbeteiligung wieder sehr stark zugenommen. Also in Österreich hatten wir, glaube ich, knapp 80% Wahlbeteiligung. Und auch in den USA nehmen unglaublich viele Leute an den Vorwahlen teil. Sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern. Das heißt also, diese Demokratieförderungseffekt, diese Konfrontation, die zeigt da schon gewisse Früchte. Und das denke ich eben, das ist der erste Schritt, wählen gehen. Die Leute, die eben in den letzten Jahren immer gesagt haben, was bringt wählen, es ändert sich eh nichts und meine Stimme bringt nichts und ich habe keinen Bock, am Ende wird es eh wieder Merkel, die müssen eben jetzt ganz klar sagen, möchte ich Antidemokraten wie die AfD, möchte ich Populisten haben oder möchte ich eine demokratische Partei, egal welche. Aber Hauptsache, ich gehe wählen. Und wenn es am Ende die Partei ist oder die Guten oder völlig wurscht, aber dass die Menschen eben wählen gehen, um ihre Stimme für eine demokratische Partei abzugeben. Hat auch meiner Meinung nach wahrscheinlich in Österreich den Ausschlag gegeben für Van der Bellen. Aber war die Wahlbeteiligung in, wo war das, Thüringen, Hessen, Sachsen-Anhalt, wo die AfD so viel war, nicht auch ziemlich hoch? Ich glaube mir auch an, dass sie zugenommen hat im Gegensatz zu den vorigen Wahlen. Stützt ihr meine These? Dann habe ich gerade irgendwo den Faden verloren. Ich dachte, umso mehr wählen gehen, umso weniger kommen die Extremen. Ja, richtig. Deswegen wurde jetzt auch Malu Dreyer als Ministerpräsidentin ja auch wieder gewählt, zum Beispiel. Ja. Dieser Trend setzt natürlich auf beiden Seiten an. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also nur weil jetzt mehr gewählt wird, sind das alles mehr Demokraten. Nein, diese Konfrontation, dass es auf einmal extreme Positionen gibt, Pro und Contra, Schwarz und Weiß, Für und Wider, die führt natürlich auch zu, dass auf der Kontraseite, auf der rechten Seite auch mehr Menschen sagen, mir reicht's, ich habe die Schnauze voll, ich wähle jetzt AfD. Insofern dieser Demokratieeffekt, dieser positive Effekt für die Demokratie, der schlägt natürlich auf beiden Seiten ein, das ist klar. Insofern auch die AfD wird bei den nächsten Bundestagswahlen auch viele Prozente einfahren, bin ich mir sicher. Weil natürlich mehr am rechten Rand sagen, ich will AfD wählen und deswegen wählen gehen. Drum ist es eben so schlimm, wenn dann eben aus dem bürgerlichen Lager die Leute nicht wählen gehen. Das ist eben das Problem. Auf der rechten Seite gehen mehr Leute wählen, definitiv. Weil da der Frust einfach auch da ist, die Enttäuschung. Da sind viele Leute dabei, die gesellschaftlich am Abgrund stehen. Und wenn auf der bürgerlichen Seite, wo es den Leuten noch gut geht, die Leute sagen, ach, das passt schon alles und die machen das schon und meine Stimme bringt eh nichts, dann wird deren Gewicht auf der rechten Seite umso schwerer wiegen. Okay, also ist ja die klassische These, die wir, oder die meiner Meinung nach immer schon gesagt wurde, umso geringer die Wahlbeteiligung von den normalen Leuten ist, umso höher ist sie immer bei den Extremen, weil die eh immer weit wählen gehen. Ganz genau. Ich weiß nicht, ob dir den letzten, beziehungsweise den vorletzten oder vor drei waren es, glaube ich, vor drei Ausgaben die Anstalt gesehen habe. Da haben sie so Robin Hood-Verschnitt gemacht und da haben wir ganz zum Schluss den Mittelstand passend skizziert. Einmal die Hoffnung, dass man vom Mittelstand aufsteigt in dem hohen Stand, in den Reichen. Und dort, wo sie wählen, haben sie das dann mit einem Pfeil gemacht. Haben es dann, also es wurde immer gezeigt, dass die SPD tut nicht das für die Leute, die sie wählt. Das ist meiner Meinung nach auch kein Wunder, dass sie unter 20% sind. Selbst wenn die Grünen dran sind, haben sie damals mit der SPD nicht unbedingt das gemacht, wofür sie gestanden haben. Und die einzigen, die jetzt, sage ich mal, für die meisten ein Konzept noch haben, sind ja nun die Linken, also das sind die Parteien, die sie dort vorgestellt haben, unter anderem auch die AfD, wo sie auch gesagt haben, hier machen sie das und die haben es dann natürlich auch nicht so gemacht wie die Leute, die sie gewählt haben, also was für diese Leute gut war. Und meine Frage ist eigentlich, wie kann man die Leute dazu bringen, das zu wählen, was für sie am besten ist? Ja, da bräuchtest du aber neue Parteien. Ich meine, das ist ja die Theorie, dass auch diese Parteienverdrossenheit ist. Und es wählen ja auch viele Leute die AfD, oder es fehlen meiner Meinung nach viel mehr Leute die AfD, die diese Denkzettelpolitik eigentlich machen wollen. Ne? Und die einfach die Schnauze voll haben von den, wie sie immer sagen, Einheitsparteien. Und ich meine, dieses ganze Gekaspere im Parlament mit diesem ganzen Zeug, das ist halt. Weiß ich nicht, ob die Politik mal wieder ein Update bräuchte, weil ich denke, es wird nicht mehr verstanden von denen. Oder ich denke, die Wähler und haben heute einen anderen Anspruch an die Politik, als sie in die 50er und in die 60er und die 70er Jahre gehabt haben, als man halt Strauß und die anderen Großen so hingenommen hat, weil wir denen gesagt haben, naja gut, die sind vielleicht, die haben was im Kopf und die haben zwar ab und zu auf den Tisch, aber die machen das schon. Und dieses Vertrauen ist halt irgendwie weg. Sehe ich ähnlich. Ich denke auch, das Problem ist, dass die Parteien heute keine Größen mehr haben. Also Persönlichkeiten. Du hast schon gesagt, wie Strauß oder wie Herbert Wehner, Persönlichkeiten, die Charisma hatten und die mit ihrer eigenen Überzeugung für was einstanden. Das beste Beispiel ist, oder beste Negativbeispiel ist wirklich Sigmar Gabriel. Der Mann, der ist sowas von nicht ernst zu nehmen und sowas von unehrlich und uncharismatisch. Mit dem kann man in der SPD keinen Blumenstrauß gewinnen. Also insofern denke ich auch, dass das Wichtigste für die demokratischen Parteien und auch insbesondere für uns Piraten ist, dass wir Persönlichkeiten brauchen, denen man vertrauen kann und denen man vor allem glaubt, dass das, was sie sagen, sie auch selbst glauben. Ich denke, das beste Beispiel ist dafür in Baden-Württemberg der Winfried Kretschmann. Der ist genau so eine Persönlichkeit. Der ist nicht wirklich ein Grüner, aber das, was er sagt, das, was er tut, das kauft man ihm ab und das mögen die Leute. Ja, bei den Wahlen haben sie ja gesagt irgendwann, dass die Merkel unterstützt haben, die ja gewonnen haben, aber das sind nicht die unbedingt, die bei der CDU sind. Aber nur nebenbei. Naja, das ist halt auch so Kaffeesatzleserei, weil ich meine, das hast schon recht, es war lustig, dass die den Merkelschen Kurs unterstützt haben, dann gewonnen haben, aber es ist halt die Frage, hat jetzt da die Bundespolitik so viel Ausschlag gegeben oder haben sie den Kretschmann nur gewählt, weil er halt so ein netter, sympathischer Onkel ist? Was ich generell aber auch sehe ist, oder was ich denke, ist, dass die SPD sich viel stärker wieder von der CDU trennen muss. Michael hat schon richtig gesagt, dieser Einheitsbrei. Ich glaube, die Große Koalition ist das Schlechteste, was der Demokratie passieren kann. Weil Demokratie braucht Pro und Contra. In der Demokratie muss es Diskussion geben und Streit ist das Essentielle in der Demokratie. Und das ist eben gerade das, was wir jetzt durch die AfD gewinnen. Deswegen finde ich eben auch diesen Rechtsruck positiv für die Demokratie insgesamt, weil dadurch ein starkes Kontra entsteht. Und das fehlt in der Großen Koalition vollkommen. Die SPD gibt sich halt nach außen immer so als, ja, wir wollen alles besser machen, aber die CDU blockiert. Und wenn es dann zu Abstimmungen kommt, dann stimmen sie immer mit der CDU, weil sie in der Großen Koalition sein wollen. Man hätte damals, ich glaube, um was ging da? Ich glaube, um die doppelte Staatsbürgerschaft ging, glaube ich, 2013 in Diskussion oder um den Mindestlohn oder so. Da ging es um irgendwas, was die SPD unbedingt wollte und die CDU gesagt hat, nein, sie machen es nicht. In solchen Situationen hätte man es einfach darauf ankommen lassen sollen. Aber das haben sie nicht gemacht. Im letzten Moment haben sie dann doch gekuscht und eingeknickt, weil sie halt doch lieber in der Regierung bleiben wollten. Und das sind halt auch Sachen, wo unheimlich stören, dass die zweitgrößte Partei de facto nicht existent ist. Also wenn auch hier wieder mehr Reibung entsteht zwischen CDU und SPD, dann kann auch hier wieder mehr Wettkampf bestehen, mehr Konkurrenz und auch mehr Interesse, um demokratiefördernd zu wirken. Aber glaubst du, dass sich die SPD noch verändern wird? Also ich bin mit einem User hier befreundet und ich habe auch auf Facebook und Twitter den einen oder anderen Sozialdemokraten und was ich so mitbekomme ist, dass die Basis in der SPD auch sehr am Rumoren ist. Der Gabriel ist in der Partei absolut unbeliebt Und die Jusos zum Beispiel sind vollkommen gegen ihn und wollen auch sich insgesamt sehr stark von der CDU abspalten oder trennen oder entfernen, distanzieren. Das Problem ist aber eben, die SPD hat eben ihr Delegiertensystem, auf dem eben jedes Jahr wieder der Gabriel wunderbar gewählt wird, auch wenn er dieses Mal eine ziemlich knappe Mehrheit bloß hatte. Also man merkt hier schon eine gewisse Entwicklung. Ich denke, es wird noch ein bisschen dauern, bis da die Kräfte von unten nach oben sich hochkämpfen oder durchbeißen. Aber ich denke, der Druck steigt schon im unteren, in der Basis von der SPD. Und merkt man ja auch am Zuwachs der Linken. Die Linke hat bei den letzten Wahlen auch zugenommen, gerade bei der Bundestagswahl, ist Oppositionsführer im Bundestag. Und das ist auch nicht grundlos passiert. Auch das wird, denke ich, die SPD vor den Kopf gestoßen haben, sich hier Gedanken zu machen, warum immer mehr Wähler zur Linkspartei gehen und eben nicht mehr zur SPD, die eigentlich die soziale, sozialdemokratische Alternative zur CDU sein sollte. Ja, es weiß halt keiner mehr, wofür die SPD eigentlich steht. Also ich denke mir auch, also für die Arbeiter, für die Arbeiterpartei mal gegründet worden ist, die gibt es nicht mehr. Und im politischen Alltag fragst du dich ja, also was wollen die jetzt? Also ja, ganz genau. Also um jetzt auch mal zum Schluss zu kommen. Wir sagen, dass der Rechtsruck etwas Gutes haben kann für die Politik, für die Demokratie. Aber man muss es zu nutzen wissen von den demokratischen Parteien und die dürfen nicht einfach nur drüber hinwegsehen. Ich würde vor allem noch weitergehen. Ich sehe in diesem Rechtsruck europäisch ein gewisses destruktives Potenzial. Und auch das wird ja sehr kritisch gesehen, aber vielleicht ist auch darin eine gewisse Chance. Man hat es am Euro und der Euro-Krise gesehen, dass der Euro als Konstrukt eigentlich komplett falsch konzipiert war. Deswegen die Überlegung, wenn jetzt durch oder wegen den rechten Parteien in Europa angenommen der Euro scheitert, vielleicht ist es ja insgesamt gar nicht so schlecht, um dann was Neues aufzubauen, vielleicht was Besseres aufzubauen. Also vielleicht kann man oder wird man in der Zukunft auch diese destruktive Kraft, dieses Potenzial, was da entsteht, nutzen, um an sich vielleicht auch gewisse Fehlentwicklungen rückgängig zu machen oder zu korrigieren. Dann sind wir jetzt der Rechtsruck als Chance, oder was ist aber ein komischer Slogan? Ich weiß schon, es klingt komisch, ja, aber ich sehe es halt rein aus der politischen Demokratieperspektive. Es ist es, auch wenn es rechts ist und auch wenn es nicht unsere Meinung ist und wenn es auch in meinem Sinne nicht gut ist, was da propagiert wird, aber es ist politisch. Und es bewegt momentan die Leute. Die Leute sprechen wieder mehr über Politik. Das Thema Asyl ist in jedem Wohnzimmer mittlerweile Thema. Und das sind, muss ich aus rein politischer, nicht Parteiensicht, sondern aus politischer Sicht, sehe ich das positiv. Die Menschen schauen weniger Blödsinnsfernsehen, wird's doof gesagt, aber lassen sich weniger verblöden und beschäftigen sich mehr mit diesen Thesen und mit dieser teilweise auch Propaganda. Aber sie beschäftigen sich zumindest damit. Sie werden politisiert. Und wir müssen halt aufpassen, dass sie eben nicht von Rattenfängern geschnappt werden, die sie dann missbrauchen, sondern dass sie eben auch für das Gute genutzt werden, damit wir eben schaffen, diese politisierte Bewegung oder diese politisierten Bürger für uns zu gewinnen. Und das ist eben die Aufgabe der demokratischen Parteien. Und das sehe ich eben als Chance. Okay, das muss ich sagen, das war ein gutes Schlusswort. Danke dafür. Michael, möchtest du noch etwas ergänzen? Nö, das oder kann man, glaube ich, so stehen lassen. Gut, dann lassen wir das so stehen und dann danken wir euch für die Aufmerksamkeit. Und wenn Fragen gibt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben oder auch sofort uns in Kontakt treten. Ich danke euch und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder wann immer ihr es hört. Bis dann, ciao.